Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 6 2024, in dem wir über die News aus dem Mai 2024 reden. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo alle miteinander. Schönen guten Tag in die Runde. Und wir beginnen diesen Concast News Podcast mal wieder leider mit einer sehr traurigen Nachricht, die wir im letzten Monat hatten. Denn der deutsche Synchronsprecher Jörg Hengstler ist gestorben. Das war bereits am 28. April der Fall. Gemeldet wurde es dann, konnte es erst werden am 3. Mai. Wurde auch bestätigt und allen kam zuerst durch eine Instagram-Story von Peter Flechtner raus. Wir Detektiv-Con-Fans kennen Jörg Hengstler natürlich als Synchronstimme von Kokoro Mori in Detektiv-Conan, aber er war ein unfassbar renommierter deutscher Synchronsprecher. Er hat extrem viel gesprochen, kann man kaum alles aufzählen, wo er überall mitgewirkt hat. Das ging auch über die Detektiv-Conan-Blase, sage ich mal so, hinaus. Ich habe auch von vielen anderen Seiten sehr viel Trauer um Jörg Hengstler wahrgenommen. Wir hatten in der Meldung, konnten wir auch verifizieren, dass es tatsächlich seit dem Ende der letzten Staffel, also seit Episode 483 und seit Detektiv Conan Film 26, keine weiteren Synchronaufnahmen mit ihm gegeben hat. Das heißt, es gibt jetzt nichts mehr, was noch irgendwie abgedreht ist und was uns in Zukunft noch erwartet, sondern diese beiden Sachen sind seine letzten Beteiligungen bei Detektiv Conan. Film 26 kam ja erst diesen Monat auf DVD raus, da kommen wir auch noch gleich zu. Das heißt, das ist dann somit eines der letzten, was er Mitwirkung in der Serie, die wir uns dann nochmal anhören konnten. Und ja, also das ist, wir hatten ja schon so ein paar Todesfälle, einige, aber natürlich wegen der Prominenz und der Durchgängigkeit in der Rolle in der Serie hat das natürlich nochmal einen wesentlich, wesentlich größeren Einschlag hier auch in unserer Community gehabt und es ist auf jeden Fall ein sehr großer, fachlicher und natürlich auch vor allem menschlicher Verlust. Das sehe ich absolut genauso. Ich weiß noch, als ich die Meldung das erste Mal so mitbekommen hatte, da habe ich gedacht, das ist aber jetzt ein seltsames Gerücht hier. Ich habe das erst gar nicht so realisiert. Ich habe gedacht, ja, das ist doch garantiert nur irgendein Gerücht. Das kann nicht stimmen, zumal Jörg Hengstler ja auch noch kein Alter hatte. Ja? Und als ich dann halt doch leider feststellen musste, dass das Ganze stimmt und dass er wirklich verstorben ist, hat mich das schon ziemlich getroffen, muss ich sagen. Weil seine Stimme ist absolut der Wahnsinn. Wird es auch immer bleiben und natürlich verbinde ich ihn mit Kogoro Mori. Ja, das wird jeder deutschsprachige Detektiv-Conan-Fan tun, aber auch in zig anderen Animes, in Realserien, in Realfilmen hat er ja mitgesprochen und hat immer den Charakteren, die er gesprochen hatte, richtig Charakter halt wirklich verliehen. Also er hat diese Rollen ausgefüllt, er hat diese Rollen gelebt und für mich hat es deshalb auch so einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack, weil es tatsächlich ein Take ist, den Jörg Hengstler, das Jörg Hengstler eingesprochen hatte, das mich damals zum Conan-Fan hat werden lassen. Ja, weiß ich noch ganz genau die Szene und die Episode. Und jetzt dann zu wissen, er wird niemals wieder Kogoro Mori sprechen. Das war schon ein Schock. Und dann halt auch im Hinblick, du hast es gesagt, Lasse, auf den Release von Film 26. Als ich den dann das erste Mal in deutscher Synchro geschaut habe, ja, das zu wissen, das ist jetzt das letzte Mal, dass ich hier die bekannte deutsche Stimme von Kogoro Mori höre, das letzte Mal Jörg Hengstler höre, hat tatsächlich so ein bisschen die Freude am Film gedämpft in diesem Moment, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Also es hat mich doch arg mitgenommen, die Meldung. Ja, bei mir war das auch ganz ähnlich. Ich hatte es auch das erste Mal über Peter Flechtners Story mitbekommen und dachte, was? Das kann doch gar nicht sein. Aber Peter Flechtner ist halt auch fest in der Branche integriert. Und ich hatte mir dann halt so gedacht, naja, er wird das ja nicht einfach so tweeten. Also das wird eigentlich schon seine Richtigkeit wahrscheinlich haben, aber irgendwie wollte ich es auch nicht so ganz wahrhaben. Und dann hat man irgendwie gewartet, ob man von irgendwo anders noch was dann hört. Haben ja auch andere Sprecher, Instagram und ja, irgendwann später und dann auch ein paar Tage nach dem Tod hatte Juliana Jakobait, unsere RAN, dann ja auch noch einen, ja, bewegenden Reel oder wie man es auf Instagram nennt. Man sagt ja nicht Post, aber ich sag das trotzdem. Und dann hatte sie dann noch meine, ja, bewegenden Nachruf auch geteilt, wie sie mit ihm zusammengearbeitet hat und alles. Und naja, wir hatten ja dann auch entsprechend nachgefragt gehabt und nach erreichten uns ja dann auch die Bestätigungen, dass es eben doch der Fall ist. Und ja, ich hatte schon im ersten Moment, als ich das sah, dann eben den Gedanken, okay, wenn es wirklich stimmt, dann ist das natürlich ja sehr hart, traurig, einmal für die Conan-Geschichte, aber sonst auch halt generell ist es immer traurig, wenn jemand verstirbt, der ja, ich sag mal, noch nicht das hohe Alter erreicht hat, ab, was weiß ich, Mitte 80, 90 oder darüber hinaus oder so. Irgendwann ist das Leben ja für uns alle zu Ende. Aber wenn es halt so früh kommt und ja, gerade die Sprecher sprechen ja auch, ich sag mal, nach dem Rentenalter gerne nochmal weiter. Und ja, das war dann natürlich sehr traurig. Und ja, ich spreche da mein Beileid und viel Kraft für alle Beteiligten aus und ja, seine Familie, Kollegen, aber auch die Community, die ihn halt sehr lieb gewonnen hat. Wie ihr schon gesagt habt, er war einfach Kogoro Mori. Seine Stimme ist unverkennbar, nicht nur in Conan, also auch wenn ich andere Filme auch gesehen habe und dann hat er da nur eine kleine Nebenrolle gesprochen oder irgend so ein, was weiß ich, Mechaniker, der irgendein Ding am Laufen hält. Aber wenn er dann gesprochen hat, dann kam mir sofort in den Sinne, hey, das ist Jörg Hengstler, unser Kogoro. Cool, dass der hier zu hören ist. Und ja, das ist natürlich, ja, alles in allem sehr traurig. Er war, ja, mit einer der Hauptcharaktere, die Conan auch geprägt haben. Gerade auch von seinem Charakter her. Wie er geschrieben war, er war ja nicht nur der, ja, ich sag mal, ernste Privatdetektiv, auch so ein trotteliger Charakter, der für viel Witz gesorgt hat und Lacher gebracht hat. Ja, und dann bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze jetzt entwickeln wird. Also ich vertraue darauf, dass die, ja, Verantwortlichen da einen guten Nachfolger finden werden. Aber ich werde natürlich auch Kogoro Mori in guter Erinnerung behalten und ja, werd immer die alten Folgen gerne sehen. Und ja, was die Zukunft bringen wird, weiß ich noch nicht. Also, na klar, man muss es natürlich akzeptieren. Es ist immer schwierig, wenn dann eine neue Stimme kommt. Gerade auch für den, ja, einen der Hauptcharaktere. Aber Conan ist noch lange nicht zu Ende. Es geht weiter. Es kommen ja auch weitere Filme. Und ja, wie Juliana Jakobait schon gesagt hat, gebt dem neuen Sprecher eine Chance. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, wir werden einen guten Nachfolger für Kogoro kriegen. Wann wir ihn das erste Mal hören werden, bleibt abzuwarten. Und ja, ich denke, wir können einfach nur positiv in die Zukunft blicken, uns freuen, dass Detektiv Conan dann auch weitergeht und Jörg Hengstler einfach in guter Erinnerung behalten. Und wie gesagt, eines dieser Projekte, mit dem man ihn gut in Erinnerung behalten kann, ist der 26. Detektiv Conan Kinofilm, wo wir in diesem Monat die Release News dazu hatten. Das schwarze U-Boot endlich jetzt am 17.05. Auf DVD und Blu-ray erschienen. Streaming Release gibt es bisher noch nicht. Ja, wenn ihr den Film im Kino verpasst habt, dann könnt ihr ihn euch jetzt für zu Hause kaufen und da dann jetzt vielleicht nochmal in Erinnerung schwelgen. Und ansonsten ist es natürlich toll, dass das jetzt endlich passiert ist, auch wenn jetzt dieser Zeitpunkt, wenn das zusammenfällt, das vielleicht im ersten Moment dämpft. Jens hatte das ja auch gerade schon so gesagt, aber ja, auf jeden Fall ein neuer Filmrelease ist toll. Ja, ich gehe da auf jeden Fall mit Erinnerungen ran, aber in erster Linie auch mit positiven. Klar, wie gesagt, Jörg Hengstler wird zu hören sein. Ich werde an ihn denken, aber für mich ist es auch ja ein besonderer Film und hat viele Erinnerungen, auch sehr positive mit dabei. Zum einen natürlich, hab den Film in Japan gesehen und ja, das war schon was. Die Organisation ist mit dabei und sie ist auch nicht so übertrieben dargestellt und ja, ich glaube, konntest du Lasse den Film diesmal auch wieder vorher gucken, dann ist das ja auch wieder eine Erinnerung wert. Oder ja, auf jeden Fall, ja, freut mich das auf jeden Fall sehr, dass jetzt der Film da ist. Ich persönlich hatte noch nicht die Zeit, ihn zu gucken, aber zumindest schon mal zu kaufen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn ich dann einen Abend Zeit finden werde, ihn zu gucken. Und ja, dann werde ich mich da, wie gesagt, gut erinnern an die Zeit, als wir den Film in Japan gesehen haben und generell wieder auf die deutsche Synchronisation. Das, ja, finde ich immer sehr schön. Ich gucke ja liebend gerne, bevorzugt in deutscher Fassung, weil ich mich dann einfach zurücklehnen kann, den Film genießen kann, den Stimmen lauschen kann und ja, bin halt dann entsprechend gespannt, wie das alles wird. Ich glaube, hatte ich den Film im Kino gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon sehr lange her. Deswegen, ja, wird Zeit, den Film zu gucken und die Erinnerungen wieder aufzufrischen. In Japan hatte ich den Film zweimal gesehen, dann im Kino einmal, alles in japanischer Sprachfassung und dann halt auch passend zum Release jetzt hier mir dann die DVD-Variante zugelegt. Ja, Sammlung ist dann wieder komplett soweit und habe ihn dann auch jetzt das erste Mal in deutscher Synchronisation erleben können. Und das ist halt bei mir jetzt auch so dieses zweischneidige Schwert. So ein bisschen wie bei dir, Olli, ja, einerseits diese Verbindung zu Japan und diese ganzen schönen Erinnerungen, wie das da war. Und auf der anderen Seite halt dann eben so dieser Wermutstropfen, dass ja, dass das letzte Mal ist, dass wir die bekannte Kogoro Mori-Stimme hören. Aber insgesamt überwiegt natürlich dann halt doch die Freude, dass der Film jetzt bei uns da ist natürlich und dass der dann jetzt auf DVD oder Blu-ray wahlweise verfügbar ist. Ja, was ja auch noch eine Erinnerung wert ist, ist die Enthüllung auf der Animagic, die ja auch mit dem schwarzen U-Boot zu tun hat. Deswegen auch da eine, ja, sehr freudige Erinnerung, wie das damals war mit der Enthüllung, wo wir ja aktiv dabei waren auch. Das war wirklich toll. Da nochmal danke an Crunchyroll, dass wir das auf der Messe so mitmachen durften. Und ja, von daher, wie du sagtest, also die positiven Erinnerungen an Film 26 werden auf jeden Fall überwiegen und ja, die Zeit überdauern. Und einige positive Erinnerungen verbindet man bestimmt auch mit den Detektiv-Con Anime-Episoden, die auf der siebten Blu-ray-Box enthalten sein werden. Dazu hatten wir diesen Monat die News, dass jetzt das Release-Datum der siebten Blu-ray-Box endlich bekannt geworden ist und dass es sie gibt. Sie wird erscheinen. Die letzte Blu-ray-Box ist ja schon ein bisschen her, am 20. Oktober 2023. Und die siebte kommt jetzt am 16. August 2024. Also fast ein ganzes Jahr wird dazwischen gelegen haben. Wieder drei Blu-ray-Discs. Die Episoden 183 bis 206 sind enthalten. Das ist der Start von Staffel 3. Also die Pause, also Pause in Anführungszeichen, aber jetzt dieser etwas größere Abstand passt perfekt dazu, dass es jetzt eine Staffelübergabe war. Also, dass es Staffel 2 war vorher und jetzt fängt Staffel 3 an. Man weiß jetzt nicht, hat das was damit zu tun, aber es wirkt irgendwie nicht wie Zufall. Aber naja, ich weiß auch nicht, was jetzt die Staffeln heutzutage noch mit sowas zu tun haben. Aber na gut, immerhin wissen wir jetzt, sie gehen glücklicherweise weiter, die Blu-ray-Boxen und dank ihrer Qualität, dem sehr, sehr guten Bild, was darauf enthalten ist, auch mit japanischer Tonspur, dann Dank diesen Vorteilen kann man, denke ich, froh sein, dass die Blu-ray-Veröffentlichung weitergeht. Ja, das auf jeden Fall, gerade weil ich ja jetzt auch angefangen habe, die Blu-ray zu sammeln und mich von den DVDs verabschiedet habe, weil der Platz im Regal ist begrenzt, fleißige Sammler kennen es. Und deswegen sehr schön, hat mich sehr gefreut zu lesen, dass ja das Datum aufgetaucht ist, dass entsprechend die Planung der Blu-ray-Boxen weitergeht. Und ja, von daher freue ich mich drauf. Dauert jetzt noch ein bisschen, bis sie dann erscheinen wird. Aber ja, wenn sie dann erscheinen wird, werden wir berichten. Und dann, ja, wenn es soweit ist, werden wir uns hoffentlich alle freuen. Wird ja wahrscheinlich auch auf der Animagic wieder vorher verkauft werden. Wenn sie Mitte August erscheint, dürfte sie bei der Animagic ja auch schon da sein, ne? Oh, das kann sein. Ja, stimmt. Da muss ich dann auf jeden Fall die Augen offen halten und dann Crunchyroll einen Besuch abstatten. Das war ja im letzten Jahr auch so, dass ich sie mir da dann sogar geholt hatte. Ich denke, das ist relativ wahrscheinlich, dass die vorab wieder auf der Animagic sein wird. Letztes Jahr bei Box 5, die war ja am 18. August erschienen und jetzt dann hier Box 7 am 16. August. Die Animagic ist wieder Ende Juli, Anfang August. Insofern ist der zeitliche Korridor derselbe. Und ja, die Chancen stehen gut, dass in Mannheim dann bereits die Box vorab erhältlich ist. Und natürlich bin ich wieder gespannt, wie dann jetzt die original japanische Fassung mit O-Ton ist, mit ungeschnittenem, remastertem Bild. Ja, freue ich mich drauf. Im Bereich Manga in Deutschland freuen wir uns auch schon, nämlich auf Detektiv Conan Band 104. Der sollte ursprünglich erscheinen am 9. Juli 2024. Dazu hatten wir jetzt die News in diesem Monat, dass der Release um einen Monat verschoben wird, auf den 6. August 2024. Wir hatten als connews.org auch bei Egmont Manga nachgefragt, bei Marco Walz, und der hat die Verschiebung auch bestätigt. Und als Grund konnten wir da zitieren, als Grund dafür eine verzögerte Bereitstellung der Daten durch den Lizenzgeber. Das hatten wir auch schon bei Detective Con Weekly schon ein paar Mal. Im selben Zuge hat connews.org auch nachgefragt, wie ist denn jetzt eigentlich der aktuelle Stand beim Detective Con Artbook, The Complete Colorworks. Da hatte Marco Walz ja letztes Jahr mal in Livestreams so erzählt, ja, dass die Probleme jetzt so ein bisschen behoben werden konnten, die japanischen Lizenzgeber auch da die Daten schicken konnten, aber dass das halt alles in Arbeit ist. Und bisher ist es auf unbestimmte Zeit verschoben. Es gibt in diversen Shops ein Platzhalterdatum für den Dezember diesen Jahres. Das ist aber explizit ein Platzhalter. Marco Walz sagte dazu, wir hoffen, dass es im Dezember klappt, aber noch steht das nicht zu 100% fest. Also da sollte man das vielleicht noch als Platzhalter sehen, auch wenn Marco Walz das jetzt so sagt, und dann warten, bis es die endgültige Bestätigung von Seiten Egmont gibt, dass das Artbook da endlich erscheint. Ja, Band 104 im Monat verschoben, das finde ich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt, weil der 9. Juli, da erscheint auch Yaiba Band 14. Und ich finde solche Doppelreleases immer so ein bisschen ungünstig. Ich finde da dieses Gosho Oyama-Dings, wir hatten das ja mal so, dass dann auch mit sowas wie Zero's Tea Time dann auch Monate gefüllt werden sollten, wo man kein Konnenband erscheint, weil die Konnenbände sich ja sehr verlangsamt haben. Und da jetzt so einen Zeitpunkt zu haben, wo sich das jetzt wieder überschneidet und dann Yaiba und Konnen am selben Tag, naja, aber jetzt ist wieder ein Monat dazwischen. Das heißt, ich finde das eigentlich so veröffentlichungsmäßig ganz gut. Ja, einen Monat länger warten, aber ja, ist für mich okay. Ja, für mich ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich sage immer ganz gerne, als Con-Fans sind wir das Warten gewohnt. Das ist aber auch noch nicht mal ironisch gemeint, wenn ich das sage, sondern wir sind es halt eben wirklich, ja, einfach gewohnt. 12 Jahre hat es gedauert von Episode 333 bis Episode 334, so plus minus ein, zwei Monate, meine ich, waren das. Und einen Monat länger warten, naja gut, das verbuche ich einfach unter dem Stichwort oder unter dem Motto, Vorfreude ist die schönste Freude, und solange es bei einem Monat bleibt, ist auch alles in trockenen Tüchern, ja, insofern finde ich das in Ordnung, ist für mich kein Problem. Und du hattest es angesprochen, Lasse, wir haben ja dann den Release am selben Tag, an dem ja ursprünglich im Juni, der, nee, Juli war es, ne, der 14. Band von Yalba erscheinen sollte. Und so ist das Ganze dann ein bisschen entzerrter und dann kann sich die Leserschaft auch auf jeden einzelnen Release etwas genauer fokussieren, sofern man denn auch Yalba liest. Genau, ich persönlich ja, finde es jetzt auch nicht schlimm in dem Sinne, ja, sondern auch eher wie Lasse eher gut, wenn halt ja, Egmont im Bereich Gosho Aoyama, sage ich mal, halt ja in verschiedenen Monaten was verkauft und veröffentlicht. Einmal natürlich die Leute, die beides lesen, die müssen dann nicht ja sich beides kaufen, sondern ja, kann dann eben entsprechend das ein bisschen verteilen vom Einkommen her. Und ja, auch von ja, der Sache an sich her irgendwie so, dann haben wir einen Monat mit Jaiba ist gut, können wir uns Jaiba widmen, nächsten Monat dann dem Conan-Band, alles gut. Und wenn es so zusammenfällt, dann ja, dann hat man in einem Monat irgendwie zwei Sachen zu lesen, kriegt man auch hin, aber irgendwie, wenn es verteilt ist, ist das irgendwie entspannter, finde ich. Und ja, die Gründe haben wir genannt bekommen. Vielen Dank dafür. Und ja, da können wir halt nichts dran ändern. Wir werden halt dann einfach entsprechend warten. Und ja, schauen wir mal. Und auch was das Artbook betrifft, da würde ich ja positiv wartend nach vorne blicken. Mal schauen, wie es dann im Dezember ist. Ob das der Fall sein wird, dass es dann fertig ist komplett. Oder ob es dann vielleicht doch ins nächste Jahr geht. Aber ich denke, die erneute Aussage dafür lässt schon mal erahnen, ja, dass wir vielleicht auf der Schlussgeraden sind, was das betrifft. Und ja, dass auch Egmont da mit einem baldigen Release rechnet und hofft, dass es klappt. Aber ja, man weiß immer nie, wie es letztendlich ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, ach, wir kriegen das alles hin, dann passiert doch irgendwas und dann klappt es halt doch nicht. Aber so, ja, war auf jeden Fall schon mal schön, mal wieder was davon zu hören. Und von daher, ja, würde ich sagen, was den Conan-Manga-Buchmarkt betrifft, da üben wir uns einfach in Geduld und blicken einfach mal positiv gestimmt nach vorne. Und auch in der spoilerfreien Zone können wir sehr, sehr positiv nach vorne blicken, denn wir bleiben tatsächlich beim Thema Jaiba in der spoilerfreien Zone. Uiuiui, was denn da passiert? Ja, es wurde ein neuer Anime zu Jaiba angekündigt, tatsächlich. In der Shonen Sunday-Ausgabe vom 24., in der Shonen Sunday-Ausgabe Nummer 24, 2024, am 8. Mai, wurde offiziell mit einem Poster von Gosho Aoyama und einer großen Infoseite angekündigt, es wird eine neue Anime-Adaption von Yaiba geben. Die erste lief ja 1993 bis 94, war 52 Episoden und war, also ist natürlich schon lang für eine Anime-Adaption, gerade heutzutage. Die hat aber viel gerafft und auch nur so bis Band 16 adaptiert. Also so zum Ende der Kaguya-Story, wenn man das jetzt im deutschen Manga sieht. Also der deutsche Manga ist schon fast durch mit dem Anime. Keine komplette Adaption. Das soll diesmal anders werden. Es wird explizit als eine vollständige Adaption beworben des Manga und Gosho Aoyama ist beteiligt als Script Supervisor. Also er wird die Drehbücher gegenchecken und wahrscheinlich gucken, dass das alles irgendwie im Sinne des, im Geiste des Originals ist, sozusagen. Viel mehr News gab es tatsächlich noch nicht dazu. Es gibt einen offiziellen Twitter-Account, Jaiba PR heißt der, und auch eine Webseite, die ist ganz schick, jaiba-pr.com. Kann man sich mal reingucken. Es gibt ein kleines Teaser-Video, wo man aber nichts vom Anime sieht, sondern nur alte Screenshots aus dem Manga und das Poster mit ein bisschen Musik, die so ein bisschen einstimmen drauf soll. Es gibt sehr viele Gerüchte. Im Bereich Anime gibt es ja sehr viele Leaker und Insider, die schon vorher irgendwelche Infos haben wollen. Die sind sich sehr sicher und berichten sehr übereinstimmend, dass das Studio Wit verantwortlich sein soll für die Produktion. Scheinbar mit auch ein paar Leuten von Studio Bones. Die bisher geleakten Starlisten haben viel Personal von Mob Psycho 100, der von Bones und Ranking of Kings, dem Anime von Wit. Von diesen beiden Teams sollen wohl sehr viele Leute an Yaiba arbeiten. Die ersten Gerüchte gab es tatsächlich schon 2022. Und 2023 gab es eine Stellenausschreibung bei Wit für einen damals noch unangekündigten Anime, wo man jetzt davon ausgeht, das war wahrscheinlich für Yaiba. Also scheinbar ist die ganze Sache schon ein bisschen länger in Produktion. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles so ein bisschen Gerüchte. Da müssen wir noch weitere Ankündigungen abwarten. Jedenfalls ist das eine News, die. Also es wurde so ein bisschen vorher angeteasert, es kommt ein neues Gosho Aoyama-Projekt. Und da haben die Leute schon so spekuliert. Ich habe dann so scherzhaft auch Leute gelesen, die gesagt haben, so, ja, neuer Yaiba-Anime. Wurde auch auf unserem Discord-Server und auch auf anderen Discord-Servern so spekuliert, weil ja, 30. dieses Jubiläum von Conan und wir haben jetzt was von Conan bekommen und Film und Ausstellung und Magic Kaido hat neue Kapitel bekommen, deswegen, ja, dann kommt doch jetzt bestimmt auch noch irgendwas zu Yaiba und tatsächlich, es kommt etwas zu Yaiba. Wir haben auch neue Umlaufzahlen bekommen, also wie viele verkaufte Exemplare der Manga im Umlauf hat. Für Yaiba sind es tatsächlich 17 Millionen Exemplare. Das ist natürlich im Vergleich zu Detektiv Conan nicht so viel, aber damals für so einen Manga aus der Shonen Sunday von einem Newcomer in den 80ern, späten 80ern, ist das insgesamt schon ziemlich erfolgreich. Und wer weiß, vielleicht wird sich der Manga dann ja auch noch mal wieder ein bisschen mehr verkaufen, jetzt wo es einen neuen Anime gibt. Ist auf jeden Fall ein sehr überraschendes Projekt und hat mit diesem Video und so allem doch bei mir schon so ein bisschen Hype ausgelöst, dass Yaiba jetzt auch in Japan wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Das finde ich toll. Ja, über die Meldung habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich mir wirklich bei jedem Yaiba-Band, den ich lese, denke, ja, es wäre schon schön, irgendwann da mal die Umsetzung im Anime zu erleben zu dürfen. Und bisher habe ich das halt auch immer mit dem Gedanken im Hinterkopf gemacht, naja, selbst wenn der Anime mal zu uns kommt, das wäre ja super schön, aber auch da bekomme ich ja dann nicht die volle Umsetzung, weil der Ursprungsanime nicht die gesamte Serie adaptiert hat. Aber ich habe mir gedacht, naja, vielleicht irgendwann bekommen wir die Serie ja vielleicht mal. Ja, und dann kommt da Anfang Mai auf einmal so die Nachricht, ach ja, übrigens, eine neue Anime-Adaption von Yaiba ist in Produktion. Und ich habe mir gedacht, was? Wirklich? Und das konnte ich tatsächlich auch nicht so wirklich fassen am Anfang und habe mir gedacht, okay, das ist jetzt kein April-Scherz, wir sind im Mai, alles klar. Und als ich dann gelesen habe, dass es Gerüchten zufolge Wit Studio werden soll, habe ich nochmal gerade überlegt und gedacht, wie jetzt? Auch noch Wit Studio. Ich meine, haben ja unter anderem die ersten drei Staffeln von Attack on Titan produziert, haben die bisherigen zwei Staffeln von Seraph of the End produziert. Und wer die beiden Animes kennt, der weiß, ja, das ist animationstechnisch schon ziemlich weit oben und kann sich mehr als nur sehen lassen. Also wie du es jetzt noch gesagt hattest, Lasse, dass sie auch Leute von Studio Bones mit im Boot haben. Klammerbemerkung, die ja unter anderem auch My Hero Academia und Bungo Stray Dogs produzieren. Klammerbemerkung Ende. Stimmt mich sogar noch ein Stückchen positiver. Ne? Immer unter dem Aspekt natürlich, ja, gesetzt den Fall, dass das auch wirklich so eintritt und dann wirklich diese Studios da involviert sind. Aber ich gehe mal davon aus, an den Gerüchten, die ja sich jetzt hier überlappen und mehr werden, sich verdichten, da ist auch immer ein Funke Wahrheit in der Regel dabei. Insofern bin ich da mal sehr positiv der Meinung, dass das dann auch so sein wird. Und kann wirklich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dann die neue Anime-Adaption von Yaiba animationstechnisch State of the Art wird, und sich die beiden Studios da richtig reinhängen, beziehungsweise der Staff aus den Studios, dass das wirklich was Ordentliches wird, ja. Und ich glaube, ich war selten so gespannt bei einer Anime-Produktion, wie das Ganze wird und was da kommt, gerade so qualitativ wie jetzt hier bei Yaiba. Weil, das muss man ja auch sagen, ne, die Serien, die ich jetzt eben aufgezählt habe, das sind alles vergleichsweise aktuelle Reihen, ja, so etwa ab Ende der Nuller, Anfang der 2010er Jahre, und entsprechend ist ja das Manga-Material, der Content, der da umgesetzt wurde, relativ frisch und läuft ja teilweise immer noch. Ja, sowas wie jetzt beispielsweise Bungo Stray Dogs ist ja immer noch dabei, der Manga, der Release. Und Yaiba ist abgeschlossen und das auch schon eine ganze Weile. Ja, weit über 30 Jahre ist das Ganze mittlerweile her. Und dass sich da dann jetzt zwei Studios an eine so alte Serie wagen wollen und die in ein neues Anime-Gewand gießen möchten, das macht mich schon ehrlicherweise ziemlich gespannt, was denn da kommt. Insofern bin ich da dankbar für jede neue Info, die gedroppt wird. Und wenn es auch nur mal wieder ein Teaser ist, der 20 oder 30 Sekunden geht, ich nehme alles dankend an und verfolge da mit großem Interesse, was sich da so tut. Die Gerüchte um Leute von Studio Bones mit Mob Psycho machen natürlich auch Sinn in dem Zusammenhang, dass ja der Regisseur der ersten beiden Staffeln von Mob Psycho und dann Supervisor Director, glaube ich, bei Staffel 3 war und ist Yuzuru Tachikawa, Oh. der ja bei Detective Conan Film 22 und 26 Regie auch geführt hat. Also der war ganz entscheidend beteiligt an der Adaption von Mob Psycho. Und Mob Psycho ist ja auch ein Shogakukan-Manga. Und Yuzuru Tachikawa dann jetzt auch bei Detective Conan da bei den Filmen. Also, das würde schon alles Sinn machen, dass da hinter den Kulissen so ein paar Kontakte geknüpft wurden und dass da vielleicht dann auch über die Umwege dann das Projekt da irgendwie da Personal rekrutiert wurde. Also, das passt schon alles irgendwie ganz gut zusammen, wenn dieses Team von Bones da jetzt bei Yaiba involviert sein sollte. Ja, ich bin auch sehr gespannt, habe wieder was gelernt, wusste gar nicht, dass Yaiba schon mal eine Adaption halb bekommen hat. Aber ja, ich finde es dann in dem Sinne sehr gut, dass es jetzt eine komplette Animation gibt, weil irgendwie diese halben Animationen oder auch wenn nur mal mit einem Anime von 12 Folgen, der 20-bändige Manga beworben wird oder so, der dann auch nicht alles umsetzt. Da bin ich irgendwie so kein Freund von. Also von daher sehr gut, dass Yaiba hier eine Komplettadaption bekommt. Und ja, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir jetzt hier den Manga kennen, bin ich da natürlich wieder etwas mehr drinne, weil vorher kannte ich halt gar nichts von Yaiba. Und wenn ich jetzt die Nachricht einfach nur so bekommen hätte, hey, Yaiba bekommt einen Anime, dann hätte ich so gedacht, ja, okay, vielleicht schaue ich mal rein, mal gucken, weiß ich noch nicht. Aber dadurch, dass ich ja jetzt die Story halt durch den Manga, wie gesagt, kenne, bin ich da natürlich auch positiver gestimmt und freue mich und hoffe da was sehen zu können. Und ja, ich bin halt auch gespannt in dem Punkt, ähnlich wie Jens es gesagt hatte. Es ist eine alte Serie von vor 2000 und noch jünger. Ja, und die jetzt, ja, mit den heutigen Standards, die beim Anime verwendet werden, mit, ja, den Zeichnungen und das alles, also da bin ich sehr gespannt, wie die das entsprechend umsetzen, was einen da erwarten wird. Und ja, von daher freut mich sehr, dass Yaiba eine Komplettadaption des Animes bekommt. Und ich hoffe, dass die entsprechenden Mitarbeiter da sich auch bemühen und ordentlich ins Zeug legen, dass da am Ende eine richtig schöne Serie und ein gutes Projekt, ja, zusammenkommt. Und wo du das auch mit den heutigen Standards sagst, muss ich auch sagen, was mich da auch so ein bisschen hyped ist, weil heutige Standards sind ja auch zum Beispiel, es wird höchstwahrscheinlich einen Simulcast bekommen weltweit. Das ist ja bei heutigen Animes quasi jede Season wird eigentlich fast alles gesimulcastet. Und die Vorstellung, dass dann Yaiba in diese, auch im Westen, so in der Community eine Chance hat, so einen Durchbruch zu gelangen, weil es ist ja dann immer so, es gibt dann viele Diskussionen auf dem Anime-Subreddit und YouTube-Kanäle machen so zu den Seasons ihre Übersichten und Reaction-YouTuber und auf Twitter wird diskutiert. Und dass Yaiba jetzt so diese Chance hat, durch den wahrscheinlichen Simulcast dann auch dank der geilen Animationen, die es dann hoffentlich haben wird, oder auch sonst so in diese Community so vorzustoßen und dass das vielleicht, also es ist natürlich alles nur es kommen viele Anime und nicht jeder kriegt einen Hype und nicht jeder geht wirklich durch die Decke. Aber es gibt ja diese Chance, dass Jaiba vielleicht so einen kleinen Durchbruch da erlebt. Und das zu begleiten alleine schon und dass es diese Chance gibt und das zu sehen, das hatten wir ewig nicht. Also das haben wir eigentlich nicht. Detective Conan kriegt den Simulcast, aber das interessiert außerhalb der Fans nicht wirklich. Also der Simulcast hat da nicht so die großen Hype wie zum Beispiel One Piece. Magic Kaito 1412 ist jetzt auch schon ein bisschen her und das hat auch nicht so den Durchbruch. Aber das ist jetzt so, weil die Community ist auch so viel größer geworden, die Anime-Community, dank den Simulcasts. Und dass Jaiba da jetzt reinkommt und vielleicht so die Chance zu haben, dann auch wirklich ein bisschen Bekanntheit zu erlangen außerhalb von Japan. So ein bisschen handfeste Bekanntheit. Also ich habe einfach Bock darauf, auf diesen Zyklus zu sehen, dass das so in der Community dann auch ein bisschen mehr Beachtung findet. Und also da, ich merke, da entwickelt sich auch bei mir schon so ein Hype. Und wenn das dann wirklich mit diesen Studios und diesen Teams, das ist natürlich Top-Personal, was da in den Gerüchten drin ist. Und wenn die wirklich abliefern, das könnte richtig, richtig geil werden. Und ich habe sehr, sehr großen Bock drauf, muss ich sagen. Ja, allein mit den Eckdaten, die wir jetzt schon haben, immer unter dem Aspekt, ne, es ist viel noch aus der Gerüchteküche dabei. Aber anhand der Eckdaten, die wir bis jetzt haben, wird die Messlatte an Erwartungen schon sehr, sehr hoch gehängt. Ja? Und ich denke, das ist halt auch so was, was so ein bisschen diese positive Anspannung auslöst. Ja, alles Spekulation, noch nichts in Stein gemeißelt, wir wissen noch nichts, aber allein auch der Punkt, Lasse, mit diesem Möglichkeit des Simulcastes, den wir ja auch genießen können, teilweise bei ProSiebenMax oder Crunchyroll oder weiß ich gar nicht, ob sonst irgendwer das macht, aber allein, dass das bestehen würde, dass man dann auch die Möglichkeit hätte, den Anime vielleicht sehen zu können. Das ist ja dann auch nochmal ganz anders als vor ein paar Jahren, wo es dann hieß, ja, wenn da es damals hieß, ja, Jaiba bekommt ein Anime, ja, sehr gut, aber werden wir hier wahrscheinlich nicht sehen, weil, ja, damals war die Zeit noch eine andere. Und wenn das jetzt tatsächlich passieren könnte, dass er dann auch im Simulcast gezeigt wird, vielleicht ist ja das auch nochmal eine Chance für Egmont so ein bisschen die Bände ein bisschen zu verkaufen, weil die ja auch ein entsprechend größeres Publikum verdient haben, wie wir gehört und gelesen haben. Von daher, vielleicht ist das ja nochmal so ein bisschen fördernd für die Verkaufszahlen dann, dass dann vielleicht auch nochmal ein paar Leute zu den älteren Bänden greifen und dann ja, vielleicht da nochmal ein positives Anschieben geben oder wie man das nennt. Da habe ich mich auch gefragt, als ich die News gesehen habe, ärgert sich jetzt Egmont Manga, dass sie quasi ganz knapp ein bisschen zu früh waren damit? Oder freut sich Egmont Manga, dass das jetzt vielleicht irgendwann, also wir wissen ja auch nicht, wann der Anime kommt, also wahrscheinlich erst nächstes Jahr, oder freuen sie sich, dass er vielleicht doch nochmal einen späten Anschub bekommt? Ich glaube, wahrscheinlich ärgern sie sich eher ein bisschen, dass sie jetzt ein kleines bisschen zu früh damit waren, den Manga nach Deutschland zu bringen. Es wäre natürlich, wenn das ein bisschen mehr mit dem Start irgendwie zusammengelegen hätte, das hätten sie wahrscheinlich lieber gehabt. Aber ja, da war Egmont mit Jaiba vielleicht wirklich zu früh, so bitter es klingen mag. Naja, vielleicht war aber auch zum damaligen Zeitpunkt der Verhandlungen von Egmont mit der Jaiba-Serie noch gar nicht an den Manga, an den Anime und die Möglichkeit einer Neuadaption zu denken. Vielleicht haben sie ja damals noch nichts von gehört gehabt und da wusste niemand was von. Und ja, das hat sich dann eben jetzt erst so entwickelt, weil es ist ja bei den Lizenzverhandlungen zum Manga ja wohl auch so, die müssen sich keine Ahnung, wann wie früh entscheiden, wann sie sich das sichern wollen. Und wenn zu dem damaligen Zeitpunkt das noch nicht bekannt war, ja, dann ist das natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Ich erinnere mich aber noch, dass wir darüber geredet haben, als es dann hieß, ja, Jaiba kommt und Jaiba, die Bände sind gestartet und ja, wenn es ein Anime geben würde, würde das vielleicht helfen und ja, jetzt ist es soweit und mal schauen, wie es wird. Also, Ja, gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Ja, das war ja damals, das hatten wir in dem Bezug gemeint, dass es geholfen hätte, wenn es der alte Anime von Yaiba früher, wenn der so wie Inuyasha oder so in Deutschland gelaufen wäre, dann gäbe es da mehr Nostalgie für. Ich gehe fest davon aus, dass Egmont da nichts von wusste von einem Anime damals, dass das überhaupt nichts war. Deswegen gehe ich auch davon aus, wenn sich irgendwas einfach Pech war. Also es ist dann ärgern in dem Sinne, dass es einfach so ist, so Mist, ach, da ist jetzt zufälligerweise das jetzt irgendwie so gelandet. Ich gehe nicht davon aus, dass die irgendwas wussten. Ja, so oder so können wir natürlich nur hoffen, dass jetzt, wir haben halt jetzt den Yaiba-Release, so wie er ist. Und vielleicht ist er auch schon, der Manga, deutsche Manga-Release, vielleicht ist er auch schon fertig, bevor der Anime startet. Kann gut angehen. So wie Anime heutzutage, wie das heutzutage geplant wird, Ankündigung ein Jahr vorher, ist nicht ungewöhnlich. Also vielleicht ist er auch schon fertig und dann, jetzt ist es halt so, wie es ist und wir können jetzt nur hoffen, dass dann der Yaiba-Anime, wir können nur hoffen, dass der Yaiba-Anime ein Erfolg ist und dann können wir auch nur hoffen, dass er vielleicht dem deutschen Manga auch nochmal einen kleinen Schub gibt, aber das ist noch so ein kleines bisschen Zukunftsmusik. Im Gegensatz dazu ist Film 27 ganz, ganz präsent im Hier und Jetzt, denn der läuft immer noch im japanischen Kino und hat im letzten Monat einiges an Rekorden gebrochen. Im April wurde ja der Startrekord, konnte Film 27 knacken von Film 26. Jetzt wurden auch noch zwei weitere Rekorde gebrochen, nämlich der 10 Milliarden Yen Rekord hat Film 26 ja geschafft gehabt nach 24 Tagen. Film 22 hat es jetzt auch geschafft. Und zwar noch schneller als Film 26, nämlich nach 22 Tagen. Da war der Film also auf einem guten Weg, seinen Vorgänger zu übertrumpfen. Und das ist dann tatsächlich auch passiert. Nach 45 Tagen konnte der Film 27 ein Einspielergebnis an den japanischen Kinokassen von 14,01 Milliarden Yen durch 9,77 Millionen verkaufte Kinotickets erzielen. Damit hat er den Gesamtrekord eingestellt, der höchsten Einspielergebnis in Japan. Film 26 hatte, als er aus dem Kino rausging, insgesamt 13,83 Milliarden Yen eingespielt. Da ist Film 27 jetzt, wie gesagt, drüber. In Japan der erfolgreichste Detektiv-Conan-Film nach dem Einspielergebnis und auch logischerweise damit der erste Film, der mehr als 14 Milliarden Yen eingespielt hat. Mal schauen, wie hoch der Film noch gehen kann, ob die 15 Milliarden auch noch geschafft werden können. Mal sehen, wie sich das alles noch entwickelt, aber Stand jetzt kann man festhalten, Film 27 hat mal wieder all die Rekorde gebrochen, obwohl viele Leute wieder gesagt haben, ja, der letzte Film, das war ja Organisation und jetzt ist Heiji und Kid und so, ob das wirklich zieht. Also dasselbe, was sie damals gesagt haben, nach Film 20, Film 21, na, kann er es schaffen, hat er geschafft. Nach dem Amuro-Film 22 dachten die Leute, ah, 23 mit Kid, schafft er das, hat er geschafft. Und jetzt auch wieder. Film 27 konnte Film 26 übertreffen. Die Filmreihe, unabhängig von dem Hauptthema des Films und den Charakteren, ist einfach, die Kurve geht und geht weiter nach oben, egal worum es geht. Und ja, das ist mal wieder krass zu sehen, wie da nochmal die Steigerung hingelegt werden konnte. Ja, es ist einfach unfassbar und ich glaube das irgendwie immer auch nicht, weil gerade ich habe es ja erlebt, ich habe 26 in Japan gesehen und ich habe 27 auch in Japan sehen dürfen und ich saß da auch und dachte, boah, 26, richtig mitgefiebert und die Organisation war dabei und Ei hatte eine große Rolle und ja, dann Jin wieder und wow, das war so richtig wow. Ich saß in diesem Film, hab mitgefiebert und gedacht, oh, den muss ich unbedingt, der muss zu uns nach Deutschland kommen und wann und dann auf Deutsch gucken und wow, richtig gut. Und dann der nächste Film, ja, okay, Kaito Kid, Heiji, okay. Ja, sind gute Charaktere und so, aber würden die das schaffen, so, sind die so beliebt, dass die diese riesige Latte, die ja 26 gelegt hatte, dass das eben klappt und es klappt einfach und das finde ich einfach so wow und dann auch noch in kürzerer Zeit. Also, das hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Also, dass die beiden das vom Thema her so gewuppt haben, dass die eben diesen Organisationsfilm, wo ich eben so mitgefiebert habe und den spannend fand. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt den 27 auch gesehen. Klar, mir fehlen die ganzen Sprachkenntnisse, um da tief eintauchen zu können. Aber ja, von der Sache her, ich weiß nicht, wenn ich es vergleichen würde, ich glaube, ich fand 26 damals, wie gesagt, ich kann nur von den Bildern ausgehen, da war ich, glaube ich, ein bisschen mehr in der Story drinne, dass ich da gesagt habe, oh ja, das packt mich mehr als jetzt das, was in Film 27 gelaufen ist. Aber ja, von daher, ich bin einfach überrascht. Ich sitze hier wieder, wie letztes Jahr auch. Und ich sitze hier wieder dieses Jahr und denke mir, nächstes Jahr, nein, der Film, das wird bestimmt nichts. Aber dann auf der anderen Seite werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder sitzen und denken, Alter, sie haben es schon wieder geschafft. Es ist doch nicht zu glauben. Also schön, richtig schön, gefällt mir. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen nüchterner. Natürlich freut es mich, dass Film 27 wieder einen Rekord aufgestellt hat. Aber so wirklich überraschend finde ich es nicht. Und ich bin jetzt schon absolut sicher, während wir diesen Conan-Cast aufnehmen, Film 28, der wird wieder einen Rekord an Tickets und auch einen entsprechenden Rekord an Einspielergebnis einfahren. Weil Inflation gibt es ja jetzt nicht nur bei uns in Deutschland, Inflation gibt es auch in Japan. Und momentan ist es ja wirklich so, dass tatsächlich die Lebenshaltungskosten in Japan, von dem, was ich so mitbekomme, ziemlich hoch sind und dass auch die Japaner durchaus unter Inflation so ein bisschen ächzen. Und natürlich schlägt sich das dann auch bei den Preisen für Kino-Tickets und solche Geschichten wieder. Insofern, einfach nur auf den Betrag zu schauen, wäre auf jeden Fall zu kurz gefasst, weil wenn man dann jetzt zum Beispiel mal einen Vergleich zwischen, sagen wir, Film 18 und Film 27 macht, das ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ja, das sind ganz andere Preisniveaus, die davor herrschten, beziehungsweise damals vorherrschten und die jetzt heute vorherrschen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, was dann die absolute Zahl an verkauften Kinotickets angeht, das ist natürlich beachtlich, dass das von Jahr zu Jahr mehr wird. Aber auch da muss ich tatsächlich so ein bisschen nüchtern reingrätschen in dieses, oh, das ist ja unglaublich und es ist kaum zu fassen, weil das ja auch grundsätzlich so ein Effekt ist, wenn ein Franchise läuft und wenn irgendwo ein Rekord aufgestellt wurde, dass dann so die Fanbase sagt, oh ja, okay, das ist ja schon echt krass. Oh, nächstes Jahr, da müssen wir uns den Film wieder alle angucken und vielleicht nehme ich noch mal ein, zwei Freunde mehr mit oder auch wir gucken uns den Film zweimal an, weil das so toll ist und oh ja, komm, lass einfach mal noch mehr machen und noch mal irgendwie auf Rekord gehen und eventuell Rekord einstellen oder Rekord brechen. Also, dass quasi dann von Jahr zu Jahr so dieser Superlativ-Gedanke dahinter ist, ja, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier einen Rekord gehabt, ach, den stellen wir nochmal ein, den brechen wir nochmal. Und ich denke, diese beiden Faktoren, einmal gestiegene Preise oder steigende Preise und andererseits immer so dieser Rekordgedanke, befeuern das natürlich. Und zweifelsohne, ja, die Fanbase von Detektiv Conan in Japan, die ist riesig. Und wenn alleine von dieser riesigen Fanbase dann einige sagen, komm, ich nehme noch mal irgendwie einen Freund mehr ins Kino mit oder ach, ich gucke mir den noch ein zweites, drittes Mal an vielleicht, weil er mir so gut gefällt, einmal in normal 2D, dann einmal in 3D, dann vielleicht noch mal in 4DX, was weiß ich, dann ist das, denke ich, auch relativ einfach zu erklären, woher dann diese Rekorde kommen. Insofern, ich freue mich drüber, aber es ist jetzt nichts, was mich irgendwie so total aus heiterem Himmel überrascht hätte. Was vielleicht ein kleines bisschen überraschender war, war die Ankündigung für Film 27, dass es eine englische Untertitelfassung geben wird. Und zwar nicht in den USA oder so, dass es da irgendwie eine Anime Night gibt für die USA. Das gibt es für andere Filme, aber nicht für Detektiv Conan. Sondern es gibt eine englische Untertitelfassung in Japan. Tatsächlich am 24. Mai Ich weiß nicht, ob es danach auch noch mehr gab, aber auf jeden Fall in 10 Kinos gab es Vorführungen des Films mit englischen Untertiteln. In Hibiya, Shinjuku, Roppongi Hills, Umeda, Nagoya, Yokosuka, Nagasaki und zweimal in Okinawa. Da gab es in ausgewählten Kinos diese Fassung. Die Fans sind sich nicht ganz so sicher. Hä, was soll das denn? Es gab es bei dem aktuellen Haikyuu-Film gab es das auch. Also scheinbar experimentieren die Japaner irgendwie so ein bisschen damit. Und wahrscheinlich 2 Kinos in Okinawa. Das spricht natürlich dafür, dass sie auf Touristen abzielen. Aber ich weiß jetzt nicht wirklich, ziehen sie jetzt darauf ab, dass vielleicht halt irgendwelche englischsprachigen Touristen dann gerade in Japan sind und dann zufällig sehen, ach, Detektiv Conan läuft hier mit englischen Untertiteln, da gehe ich mal rein. Also ist das die Absicht? Keine Ahnung, was dahinter steckt, aber es ist auf jeden Fall ein Novum mal wieder gewesen für die Serie. Das gab es nicht oft. Es gab es bisher noch nicht, deswegen ist es ein Novum, logisch, toll, guter Satz. Ja, und was genau dahinter steckt, keine Ahnung, aber vielleicht ist das ja zumindest ein bisschen ein gutes Zeichen, dass sich die Japaner auch ein bisschen mal wieder bemühen, die Serie vielleicht mit Englisch ein bisschen mehr zu verbreiten. Und dann vielleicht wir auch in Zukunft mal darüber berichten können, dass die US-Amerikaner vielleicht auch mal wieder ein Kino-Event bekommen mit Detektiv Conan und nicht nur mit One Piece oder einem Studio Ghibli-Film. Also, naja, aber auf jeden Fall, die News hat mich sehr überrascht. Ja, da war ich dann auch tatsächlich überrascht, was die News zu Film 27 angeht, weil es eben bei Detektiv Conan, wie du sagtest, ein Novum ist. Bei anderen Franchises, okay, vielleicht sogar schon gang und gäbe oder zumindest dann auch schon bei den ersten neuen Auskopplungen, dass das dann mal gemacht wurde, alles schön und gut. Aber halt bei Detektiv Conan wirklich was, was wir so noch nicht hatten. Und finde ich, ist grundsätzlich ein sehr gutes Zeichen, weil ich hatte mir so gedacht, als ich die News gelesen und mir ja, also darüber nachgedacht hatte, ja, offenbar hat Detektiv Conan in Japan nicht nur ein sehr gutes Standing, sondern ein noch viel besseres Standing, als ich es überhaupt dachte, weil ansonsten würde ja vermutlich die Verantwortlichen in Japan und die Kinokette oder Kinoketten diesen Testballon nicht starten, weil natürlich stecken ja auch immer so finanzielle, wirtschaftliche Überlegungen dahinter. Kann natürlich auch sein, dass das Ganze floppen würde, auch wenn das bei so einem Franchise wie Detektiv Conan eher unwahrscheinlich ist. Jedenfalls werden sie schon gedacht haben, die Verantwortlichen, okay, das Ganze, das ist auf jeden Fall das Risiko und den Einsatz wert, also machen wir das Ganze mal. Und das macht man natürlich nur, wenn man sich wirklich sicher sein kann, okay, das wird funktionieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Erfolg wird, die ist groß. Und das, was mich halt quasi jetzt so, um auf den Punkt zu kommen, so überrascht hatte, ist zu sehen, wie extrem gut das Standing von der Detektiv-Conan-Filmreihe in Japan ist. Ja, hat mich gefreut und auch überrascht. Ich war leider schon weg zu dem Zeitpunkt, von daher, ja, hätte ich mehr verstanden vom Film, wenn es mit englischen Untertiteln gelaufen wäre. Ja, warum es gewählt wird, weiß ich nicht. Aber ich persönlich finde es halt gut. Zum einen, weil ich selber mehr verstehen würde, aber auch, weil jedes Mal, wenn ich in Japan war, hat man natürlich die ein oder andere, ja, anders touristinartige Person auch gesehen. Auch deutsche Stimmen waren neben unseren zu vernehmen. Also, ja, und dann natürlich auch englischsprachige Leute waren da unterwegs. Und ja, ich denke mal, wenn die dann entsprechend, gut, die müssen natürlich Interesse an Detektiv Conan haben und das kennen. Aber ich denke mal, wenn grundsätzlich dann der Film halt mit englischen Untertiteln gezeigt wird, dann sagen sich die englischsprachigen, nicht japanisch sprechenden Fans, die ja trotzdem halt dahin fahren nach Japan, auch wenn sie kein Wort von der Sprache können, dass sie dann vielleicht sogar sagen, hey, hier läuft ein Film mit englischen Untertiteln, das verstehe ich, da gehe ich mal rein. Oder wenn sie sagen, boah, das ist Conan, das kenne ich von zu Hause und das ist mit englischen Untertiteln, ja, da gehe ich doch rein. Also Von daher mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich finde es eine gute Idee. Ja, und was letztendlich bei rauskommt, müssen die Japaner dann natürlich selber ermitteln. Aber ja, ich denke mal, touristisch gesehen ist es ein guter Punkt, weil ja, viele Touristen besuchen eben Japan auch. Auch so Tokio, Osaka, sogar Okinawa wahrscheinlich als Insel da unten ist wahrscheinlich nicht unwahrscheinlich. Also von daher denke ich mal, das könnte was werden. Und vielleicht wird dann ja bei Conan in der Zukunft, wenn sie die Filme bringen, es auch eine Version geben, die standardmäßig Englisch untertitelt wird. Und dann, ja, mal gucken, wie sich das entwickelt. Also ich finde es gut, ist eine schöne Meldung. Und ja, von daher hat mich das sehr gefreut. Für alle, die gerade in Japan sind und den Film mit englischen Untertiteln gucken können, macht das. Das kommt vielleicht so schnell nicht wieder. Und wie wir gehört haben, es ist was Einmaliges, was Erstmaliges. Nehmt das auf jeden Fall mit, selbst wenn ihr den Film schon gesehen habt ohne Untertitel. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Anime-Episoden in Japan. Da hatten wir diesen Monat drei neue Episoden. Die erste davon ist eine einteilige Filler-Episode, Observation 3, und dazu erzählt uns jetzt erstmal Olli etwas. Ja, genau. Es ist wie aus der Reihe schon bekannt, es geht um Observation, Beobachten. Und zwar beginnt es damit entsprechend, dass ja jemand auf der Straße überfallen wird, niedergeschlagen wird und die Polizei ist vor Ort, ermittelt dann da direkt und kann feststellen, dass ja der Täter, der sein Opfer überfallen hat, der hat eine Karte fallen lassen von einem Café, wo so Stempel drauf sind, so eine Kundenkarte. Und dann denken sie sich, okay, der Täter war Gast in diesem Café, hat seine Karte nicht mehr. Wenn der aber regelmäßig in dieses Café gehen wird, dann ja, wird ihm wahrscheinlich dorthin zurückkehren. Und deswegen beschließen Takagi und Chiba eben entsprechend Stellung zu beziehen und ja, das Café zu beobachten. Und Chiba war einkaufen, hat da dann natürlich zufällig die Detective Boys getroffen, die sich dann natürlich angeschlossen haben und gesagt haben, ja, da helfen wir doch mal mit und hoffen, dass wir den Täter finden. Und was diesmal auch noch besonders ist, es gibt einen Augenzeugen und ja, oder eine Augenzeugin, also ist ja im Prinzip egal, auf jeden Fall. Jemand, der es gesehen hat, beziehungsweise den Täter, nur hat die so ein bisschen, ja, Probleme gehabt mit den Augen und den dann nicht direkt identifizieren können, beziehungsweise beim Erstellen des Phantombildes keine große Arbeit geleistet. Deswegen, ja, hilft da eine Fahndung nicht. Aber sie ist sich sehr sicher, wenn sie den Täter wieder sieht und dem gegenübersteht, dann wird sie ihn auf jeden Fall definitiv erkennen. Deswegen ist die Frau eben auch mit im Beobachtungsposten dabei und beobachtet den Täter oder das Café und hofft, die hoffen dann, den Täter dort zu finden. Ja, die Detective Boys sind sich teilweise unsicher, ob das alles so klappt, wo Conan dann aber sagt, nee, das klingt schon alles sehr gut, weil so eine Stempelkarte überprüft man halt nicht immer, ob man die dabei hat. Und ja, wenn der dann bezahlen will und dann guckt, oh, wo ist denn meine Karte? Muss man mal suchen, ja, dann wird das schon alles klappen. Naja, und deswegen beziehen sie eben entsprechend Stellung vor dem Café, beobachten halt die Gäste. Ja, aber irgendwie tut sich da so nix. Ist ein bisschen merkwürdig. Naja, dann kommt eventuell ein Verdächtiger, der sich verdächtig verhält, der auch so ein bisschen sein Ge Gesicht verdeckt hat. Die Detective Boys beschließen dann direkt drauf loszugehen, gehen in dieses Café, reden den Mann an mit einem bestimmten Namen und der sagt dann, nein, ihr verwechselt mich, hier, guckt doch, ich bin jemand anders, nimmt dann in dem Moment seine Verkleidung ab und dann entdeckt ihn aber seine Frau und ja, dann gibt es da so ein bisschen storymäßig was. Hat mit dem Fall an sich nichts zu tun. Ist so blöd für den Ehemann gelaufen, weil der ein bisschen Stress zu Hause kriegt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte, die interessiert uns nicht weiter. Und ja, dann gehen sie halt wieder zurück. Und ja, dann kommt es gegen Ende der Schicht sozusagen, kommt nochmal eine verdächtige Person, wo sie dann rübergehen. Und auch die Frau geht diesmal mit und sagt sich, ey, ihr, ne? Und ja, dann kommt es, der Mann will aber absolut seine Verkleidung nicht ablegen. Und ja, dann kommt es noch zu so einem kleinen Handgemenge, wo sie es dann doch irgendwie hinkriegen, den zu enttarnen. Und dann stellt sich raus, das ist irgendein berühmter Schauspieler oder so. Und ja, die Frau erschreckt dann so ein bisschen, als sie den sieht. Und ja, letztendlich ist der Mann dann aber der Täter nicht aufgetaucht. Takagi und Shiba sagen das dann auch und sagen, ja, heute war irgendwie nichts. Ja, müssen wir das morgen halt nochmal versuchen. Und dann wollen die Kinder auch nach Hause gehen. Und dann kommt denen aber irgendwie noch eine Idee und dann gehen sie doch nochmal wieder zurück zum Café und dann auch Conan und Ai, die nicht mitgegangen sind direkt, sondern die Detective Boys sind eher mal vorgegangen, weil sie angeblich wo was vergessen hatten im Observationsraum. Aber sie wollten dann ja auch irgendwie ins Café und naja, da ist dann auch die Frau vor dem Café, sieht halt entsprechend, wie der Täter anscheinend doch das Café verlässt. Und dann beschließt sie, mit den drei Detective Boys zusammenzuarbeiten, um den Täter zu überwältigen. Scheint eigentlich ganz gut zu klappen, aber dann kann der sich doch befreien. Und ja, dann müssen Conan und Ai dahin rennen, um die eventuell zu retten, weil der Mann natürlich auch aggressiv ist. Und ja, das spitzt sich dann gegen Ende nochmal so ein bisschen zu. Also ja, so viel dazu. Ja, ich dachte mir auch wieder am Ende dieser Folge so ein bisschen so, das war's jetzt alles so insgesamt. Also mein größtes Problem dieser Folge ist die weibliche Zeugin. Die, ich meine, die soll nervig sein. Keiner der Charaktere mag die, alle finden die irgendwie so ein bisschen irritierend. Und das ist sie auch. Dass sie es sein soll, macht's für mich aber beim Ansehen, hat's für mich nicht besser gemacht. Ich fand sie einfach unfassbar nervig und nicht lustig oder so, sondern das war, ja, einfach nur, ich habe mir nur gedacht, ach, kann sie nicht einfach irgendwie anders sein, muss das jetzt alles so irgendwie sein, wie das jetzt hier ist. Und dann tatsächlich, was dann so an Fall drin gesteckt hat, war dann auch extrem dünn, weswegen ich dann doch recht unbefriedigt aus dieser Episode rausgegangen bin. Ich hatte tatsächlich auch so meine Schwierigkeiten mit der Zeugin. Und am Anfang des Falls habe ich erst gedacht, ja, ist alles wunderbar, ist ernst gemeint. Und als dann diese Zeugin auftrat, habe ich gedacht, oh nein, bitte lass es keine Yoshio Urasawa-Episode sein. Glücklicherweise war dann ja doch der Verlauf ernst gewesen, bis halt auf diese eine Zeugin. Also habe ich gedacht, naja, gut, nochmal mit einem grünen mit einem blauen Auge davongekommen, weil, das muss ich dann doch sagen, noch so eine Gaga-Episode hätte es jetzt für mich nicht gebraucht, wurde es ja auch zum Glück nicht. Am Ende, ja, ne, ich habe es gesagt, es war ein solider Fall, war jetzt für mich soweit in Ordnung, aber es ist so ähnlich wie mit der alten Buchhandlung, in der man eine Dampfpfeife hört. Oder auch der Fallakte von Ayumis bebildertem Tagebuch. Da gibt es ja jetzt mittlerweile dann schon 4 Teile von. Bei der Dampfpfeife haben wir 3 Teile, bei der Observation haben wir 3 Teile. Und das sind einfach Episodenreihen, so will ich sie mal bezeichnen, die meiner Meinung nach nicht unbedingt prädestiniert für Fortsetzungen sind, um das Ganze mal diplomatisch auszudrücken. Ja, genau, so hatten wir es ja auch schon gesagt. Ich habe die Episode halt auch gesehen und dann, ja, ich sag mal, ziemlich neutral verlassen, dachte mir halt so, ja, gut, ist jetzt eine weitere Observation. Kann man machen, haben wir gemacht, hätte aber auch nicht sein müssen, also. Ja, auch die Frau an sich, also als sie auftrat, das erste Mal habe ich gedacht, boah, geil, jetzt passiert hier was Neues. Wir haben eine Augenzeugin direkt dabei Und dann dachte ich aber auch, aber wenn die das schon gesehen hat, was ist der Clou dahinter? Warum müssen die jetzt noch observieren, wenn der Täter doch gesehen wurde? Und dann haben sie gezeigt, die Frau, ja, machen Sie mal ein Phantombild, ja, er war so und spoink, spoink und ein bisschen, und dann, ja. Und ich dachte, was ist das denn? Was hat diese erwachsene Frau gerade gesagt? Das ist doch nicht dein Ernst. Ernsthaft? Du hast doch gar nichts gesehen. Und da habe ich dann echt gedacht, und jetzt kommt der Plot, ja, wenn ich dem gegenüberstehe, erkenne ich ihn wieder. Wenn sie keine Beschreibung von dem anfertigen kann, also nicht mal ansatzweise, weiß ich nicht. Also da habe ich echt gedacht, hä? Also, nee, irgendwie ist das, finde ich, sehr seltsam. Und naja, ansonsten die Ideen der Detective Boys fand ich eigentlich recht gut mit dem. Auch wir gehen einfach mal rüber und sagen, hey, Sie sind Herr Hayashi und was? Nein, bin ich nicht, guck doch hier. Das mit der Ehefrau, das war eine schöne Nebenstory, sage ich mal. Ja, und dann, ja, aber als sie dann den Schauspieler da, ich sag mal, wirklich belagert haben, fand ich auch nicht so gut, weil er wollte ja nicht erkannt werden und die Kinder stürzen sich einfach auf ihn mit Gewalt sozusagen, um seine Verkleidung abzunehmen. Weiß, er hat jetzt auch nicht so zu den braven Grundschulkindern gepasst, die eigentlich immer darauf achten, die Erwachsenen zu respektieren. Und ja, sich da nicht zurückzunehmen. Das, was der, ja, ich sag mal, Grund hinter dem Zusammenschrecken der Frau war, als der Mann enttarnt wurde, dieser Schauspieler, wo ja dann kam, oh, er sieht so schön aus, ja, oder rennt sie hinter ihm her, gut. Da habe ich mir schon gedacht, das hat einen anderen Sinn. War ja dann auch so, also da war ich dann mit Corn and Confirm, sage ich mal so. Aber dann auch so gegen Ende, weiß ich nicht. Das war dann auch wieder so, weißt du, die Frau sieht noch, wie der Täter dann da rauskommt und dann ist sie nicht so vernünftig in ihrem Erwachsenen so, okay, Polizei informieren, dass der verhaftet wird. Nein, ich muss den Ruhm einstreichen und muss den irgendwie selber festnehmen. Bitte was? Also, das fand ich auch nicht so gut, also. Klar, die Detective Boys haben da gesagt, klar, das machen wir, ziehen da mit und dann verhaften wir den alle vier. Und ja, aber es war ja dann auch wirklich eine gefährliche Situation, mal wieder, wo ja dann auch ohne das Eingreifen sozusagen der Polizei, wer weiß, was passiert wäre. Von daher, ja, fand ich das auch nicht so weise von einer erwachsenen Frau. Und ja, was ihr schon gesagt habt, irgendwie wirkte sie eher nerviger Nebencharakter als so hilfreicher Observationsmitauflöser. Im Prinzip hätte die gute Frau auch nicht mit dabei sein können. Die hätten auch einfach nur sagen können, ja, wir haben quasi eine Zeugin gehabt, aber die hat uns nicht weitergeholfen und ja, deswegen ist die jetzt gerade zu Hause oder was weiß ich nie oder so, also. So wie sie sich auch verhalten hat, das hat irgendwie auch nicht gepasst oder so. Also die war eher störend, als dass die, ja, was dazu beigetragen hätte. Und dann hatten wir zwei Manga-Episoden in diesem Monat. Episode 1123 und 1124. Die Leiche auf der Grenze zwischen Nagano und Gunma. Und dazu erzähle ich jetzt nochmal erstmal ein bisschen was. Wir hatten ja den Manga-Fall in Band 102, kennen wir ja auch schon in Deutschland. Sie haben die Reihenfolge ein bisschen umgetauscht, keine Ahnung warum. Aber nun ist es nun mal so, Kogoro, Ran und Konnen sind in Gunma und haben dort gerade einen Fall gelöst, wollen noch was essen gehen und Kogoro ruft deswegen für eine Empfehlung Yamamura an. Doch der hat gerade ein Problem. Er hat einen Fall, liegt eine Leiche auf der Grenze zwischen Nagano und Gunma und da sind drei sehr herrisch auftretende Polizisten, die ihn den Fall wegschnappen wollen. Da musste Kogoro doch bitte jetzt helfen kommen. Und die Beschreibung klingt schon sehr vertraut und tatsächlich, es ist so, es handelt sich natürlich dabei um Kansuke Yamato, Komei Morofushi und Yui Uehara. Uehara. Wilder. Und statt sich dann weiter zu zanken, besinnen sich dann alle darauf, hey, wir sind ja alle bei der Polizei und wollen hier ermitteln, also lass uns doch mal gucken, wie wir diesen Fall lösen können. Das Opfer ist ein Streamer, der sich da im Hotel aufgehalten hat an der Präfekturgrenze. Es gibt da so ein Hotel, auf dessen Parkplatz exakt die Grenze verläuft, was so ein bisschen touristisch ausgeschlachtet wird. Und seine drei Streamer, YouTuber, Kollegen sind da auch in dem Hotel und einer von ihnen ist scheinbar der Täter. Und jetzt muss man rausfinden, jeder von denen hat irgendwie ein Alibi, aber auf den Aufnahmen sieht man auch das Gesicht nicht, aber das Opfer hat irgendwie eine ganz komische Körperhaltung eingenommen auf der Grenze. Das heißt, irgendwie scheint da auch eine Sterbenachricht hinter zu stecken. Also gilt es rauszufinden, was ist die Sterbenachricht und wie konnte der Täter sein Alibi vortäuschen. Und nebenbei kriegen wir auch noch mit, dass Yamamura ein Kindheitsfreund war von Komeis Bruder, Hiromitsu Murufushi, den wir ja schon kennen, auch als Scotch und Agent der Sicherheitspolizei, der ja leider verstorben ist. Und das ist nicht einfach nur so irgendwie eingestreut, weil Yamamura hat mal was gesagt bekommen von Hiromitsu mit der Präfekturgrenze, weil sie damals dort ihr Geheimversteck hatten, was mit dem Fall zusammenhängt. Deswegen gehen sie auch, nachdem der Fall gelöst wurde, nochmal zu diesem Geheimversteck hin, wo sich dann rausstellt, Hiromitsu hat damals tatsächlich eine Nachricht hinterlassen für Yamamura, denn sie hatten lange keinen Kontakt, wollten aber beide zur Polizei gehen und Hiromitsu hat ihm dann eine Nachricht hinterlassen, dass er auch zur Polizei gegangen ist, aber er musste dann ja komplett alles geheim halten wegen Sicherheitspolizei und so. Und Yamamura erkennt dann durch die Nachrichten, auch durch die Worte von Komei, dass sein alter Freund ja doch auch ein Streiter für die Gerechtigkeit geworden ist und nicht so wie Yamamura bisher dachte, irgendwie von dem Pfad abgewichen ist. Und Komei spielte auch so ein bisschen mit und verheimlicht Yamamura in diese Situation, dass Hiromitsu wahrscheinlich tot ist, weswegen es einen bittersüßen Abschluss findet am Ende zwischen den beiden. Und auch Conan beobachtet ihre Unterhaltung mit interessierten Augen. Diese ganze Sache mit Scotch ist ja auch nochmal vielleicht für ihn irgendwann mal interessant, diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Damit endet aber hier erstmal dieser Manga-Fall. Ja, ich muss sagen, ich fand das ganz kompetent umgesetzt. Besonders aber wollte ich noch gleich rausstellen, wo ich gerade dabei war, die letzte Szene am Ende mit Yamamura und Komei, wie sie da sprechen, wie da dieses ganze Setting da im Wald bei der Geheimbasis umgesetzt wurde und dass es dann erst so dunkel ist wegen dem Wald, aber als Komei dann Yamamura Hoffnung gibt und ihm von Hiromitsus Entscheidung und seinem Weg erzählt und Yamamura dann Hoffnung schöpft, dass ja sein Freund dann doch nicht ihr gemeinsames Versprechen vergessen hat, dass dann so die Sonne rauskommt. Das fand ich atmosphärisch sehr schön umgesetzt und angemessen für diesen Moment, der, habe ich auch schon bei der Manga-Besprechung gesagt, natürlich sehr emotional ist, gerade auch wie auch beim letzten Akemi-Fall, wo die Leute dann gesagt haben, ach Mensch, Akemi, das war so toll, aber wenn ich dich irgendwann mal wiedersehe, dann bedanke ich mich bei dir, wo wir ja wissen, sie ist leider tot. Und auch hier, dass Yamamura dann jetzt diese Hoffnung schöpft, dass sein Freund irgendwo da draußen ist und sie beide weiter, wie sie sich als Kinder versprochen haben, für die Gerechtigkeit kämpfen, wo wir dann aber auch eigentlich wissen, na, das ist leider nicht gut für ihn, für Hiromitsu geendet. Das hat dann so was bitterlich Emotionales, aber auch was Schönes irgendwie, dass er dann die Hoffnung hat. Und ich fand, gerade diese Szene am Ende wurde gut vom Anime-Team umgesetzt. Ich lobe ja sonst nicht viel beim Anime, aber wenn es da, aber ab und zu machen Sie da doch mal was halbwegs Kompetentes und das kann man dann ja auch mal loben zur Abwechslung. Da bin ich komplett bei dir. So die Endszene zwischen Morofushi und Yamamura, die war wirklich sehr, sehr schön und die hat mich auch tatsächlich sehr berührt. Gerade dann auch noch nur ne, der Score, wieder mal klassischerweise Ushenchina Ayumi dabei. Da muss ich wirklich sagen, haben sich die Produzenten diesmal richtig ins Zeug gelegt. Und auch was so generell Setting, Farbgebung, Atmosphäre angeht. Also das war wirklich bam, bam, bam, alles richtig gemacht, richtig top umgesetzt. Und das hat auch den Fall insgesamt für mich ein Stück weit herausgehoben von den bisherigen Manga-Umsetzungen, die wir so haben. Ja, also das Ganze jetzt auch nochmal getrennt betrachtet, Filler- und Manga-Adaption. Ja, der Fall selbst an sich ist jetzt halt so ein klassischer Mordfall eben, wobei ich das ganz schön finde, dass am Ende wieder so ein kleines Wortspiel mit Namen da steht. Japaner haben das ja grundsätzlich sehr, sehr gerne, so mit Zahlen zu spielen und auch ganz gerne so ein bisschen mit Schriftzeichen und Namen zu spielen. Da hatten wir ja auch schon einige Fälle in Detektiv Conan zu und jetzt dann eben der Name des Täters. Dargestellt durch die Grenze von eben Gunma und Nagano. Ja, finde ich, ist tatsächlich dann doch ganz originell, wenngleich ansonsten halt dieser Fall sehr schön nach dem bekannten Detektiv Conan Baukasten aufgebaut ist und entsprechend dann auch so aufgelöst wird. Aber halt eben der Pluspunkt, ganz klar, ist hier das Ende für mich. Ja, hat mich gefreut, mal wieder eine Manga-Umsetzung zu sehen. Nach den ganzen Filler-Sachen, die ja eher, ja, nicht ganz so doll waren. Hier jetzt mal wieder etwas, wo man, ja, sich drauf verlassen konnte, dass es besser wird. Und ja, auch mit den tragischen Momenten, sage ich mal, ist gut umgesetzt. Auch die, ja, das Motiv quasi, was die Täterin dann eben hatte. Mit der, ja, auch eigentlich absurden Sache mit, ja, ähnlich wie in der Filler-Episode fällt mir gerade ein, so, ach ja, hier, lass mal für Ruhm und Ehre da so ein bisschen heldenhaft rüberkommen. Und ja, das ist dann doch sehr traurig gewesen in dem Moment. Und ja, auch dann letztendlich die Geschichte von Misao und Hiromitsu, ja, dass sie ja mit der Kindheit sozusagen, also auch sehr interessant sozusagen, dass sie sich von früher kennen, dann ja, dass jetzt Kome dann da ist als Bruder und ja, auch so das Ende wirklich gut umgesetzt und gewählt, dann eben auch, wo er dann mit Yamamura halt alleine spricht und Kansuke dann so ein bisschen die anderen weglotst sozusagen, dass die da wirklich in Ruhe reden können. Und ich hatte es gar nicht mehr so im Gedächtnis, dass, ja, wie es dann letztendlich abgelaufen ist, dass er ihn da quasi positiv im Unklaren lässt, was seinen Bruder angeht, und dass er eben nicht mit der Wahrheit rausgerückt ist und gesagt hat, ja, er ist leider verstorben. So hätte man ja eigentlich auch denken können. Ich meine, es sind erwachsene Leute und der Tod gehört zum Leben dazu, dass Yamamura das hätte verstehen können, aber so dieses, ja, er ist da draußen, er ist bei der Sicherheitspolizei, er musste eben sein gesamtes Leben deswegen aufgeben und so und hat deswegen keinen Kontakt mehr zu irgendwem von früher. Und ja, deswegen kommt man nicht mehr an ihn ran, sozusagen. Das so zu stehen zu lassen, ja, ist natürlich auch schön gewählt. Ja, bleibt dann nur zu hoffen, dass Yamamura es vielleicht dann nicht wirklich die Wahrheit erfährt, weil dann fragt er sich vielleicht, warum hat man mir damals nicht die Wahrheit gesagt? Aber ja, so auf jeden Fall hat das Ganze ein positiveres Ende, als wenn wir dann da rausgegangen wären mit Misao erfährt vom Tod seines früheren Kindheitsfreundes. Ja, das wäre dann ein eher bitterer Ausgang aus der Episode gewesen. So ist es dann doch, ja, doch ein seichter, schöner Ausgang gewesen. Und das war es tatsächlich schon mit den Anime-Episoden in diesem Monat. Es gab noch ein Remaster und dann, wenn ihr den Podcast jetzt hört, am Sonntag ist jetzt schon gelaufen die Episode Ayumis bebildertes Tagebuch Fallakte 4. Ja, toll, braucht der vierte Teil, super. Das besprechen wir dann mit ganz viel Freude im nächsten News-Podcast. Denn für heute sind wir tatsächlich am Ende dieses Concast News Podcasts angelangt. Ich verweise nochmal auf unsere Projekt-Webseiten connews.org, da findet ihr alles rund um Detective Conan, Magic Kaito und Yaiba. Wenn ihr also da zum neuen Anime auf dem Laufenden bleiben wollt, wir werden über alles Wichtige berichten. conwiki.org, da könnt ihr alles Mögliche rund um diese Themen nachlesen und auch selber Wissen beitragen. Mit anderen Usern diskutieren könnt ihr im Con-Forum, conforum.org, oder chatten auf unserem Discord-Server connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media findet ihr uns unter dem Handle @connews, auf